Well, happy Easter. Frohe Ostern. Turn to someone and just say, he is risen. He really is. Dreh dich zu jemandem hin und sag einfach, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Yeah. Okay, I'm going to read from John chapter 20. Ich werde jetzt lesen aus Johannes Kapitel 20. I think this is the most wonderful account of the resurrection of Jesus. Und ich denke, das ist der wunderbarste Bericht von der Auferstehung Jesu. In any case, it's my favorite. Es ist einfach meine Lieblingsstelle. You just can't not somehow get choked up when you read it. Also es ist unmöglich, da nicht irgendwie zu schlucken, wenn man das liest. Okay. Just before we start. Bevor wir beginnen. It's traditionally believed that Jesus was crucified on Friday. Der Tradition nach wird geglaubt, dass Jesus am Freitag gekreuzigt sei worden sei. Because he was crucified the day before the Sabbath. Weil er ja gekreuzigt wurde am Tag vor dem Sabbat. But if you study the Gospels, aber wenn man die Evangelien genau studiert, you find no record of Jesus having done something on Wednesday and Thursday. Dann kann man nicht finden, dass Jesus irgendetwas am Mittwoch oder Donnerstag getan hätte. We know what he did on Monday and Tuesday. Wir wissen, was er am Montag und Dienstag tat. But Wednesday, Thursday, there's no record. Mittwoch und Donnerstag gibt es keine Berichte darüber. And we also know that there was a high Sabbath. Und wir wissen auch, dass es einen hohen Sabbat, einen Festsabbat gab. He died before the high Sabbath. Und er starb vor diesem Festsabbat. The high Sabbath is a festival day. Er ist ein Festtag, der hohe Sabbat. If the festival day appeared on Thursday, wenn dieser Festtag da dann auf den Donnerstag fiel, which there's no way to prove now when it happened. Das lässt sich nicht beweisen, wann das da geschah. But if it had occurred on Thursday, wenn der auf diesen Donnerstag fiel, and Jesus was crucified on Wednesday morning, und Jesus wurde am Mittwoch dann gekreuzigt at 9 o'clock, um 9 Uhr, and then he died at 3 o'clock, dann starb er um 3 Uhr. Wednesday 3 o'clock to Thursday 3 o'clock is one day. Am Mittwoch von, ich glaube, 15 Uhr bis 15 Uhr ist ein Tag. To Friday 3 o'clock is 2 days. Bis Freitag 15 Uhr ist. To Saturday 3 o'clock is 3 days and 3 nights. 15 Uhr wären 3 Tage, 3 Nächte. In the grave. In dem Grab. And if he rose before 6 o'clock, he would have still risen on the third day. Und wenn dann vor 6 Uhr auferstanden, dann wäre er noch vor dem dritten Tag auferstanden. 3 days and 3 nights in the grave. 3 Tage, 3 Nächte. And risen on the third day. Und dann auferstanden am dritten Tag. So it says here early on Sunday morning. Früh, am Sonntag früh. Which could have been somewhere Saturday night in the evening. Das könnte sein irgendwie am Samstagabend in der Nacht. Or somewhere two in the morning, somewhere before the sun rose. Irgendwann bevor die Sonne dann aufstieg. It was still dark. Es war immer noch Finsternis. Jesus rose from the dead somewhere Saturday, just before Saturday ended, just before Sunday began. Bevor der Samstag endete und der Sonntag begann. Which would be 6 o'clock. Das wäre so gegen 6. Early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and found the stone had been rolled away from the entrance. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. So she ran and found Simon Peter and the other disciple whom the Lord loved. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. She said, they've taken the Lord's body from the tomb and we don't know where they put him. Und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Peter and the other disciple bolted toward the tomb. Da rannte Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. They were both running. Die beiden aber liefen zusammen. But the other disciple outran Peter and reached the tomb first. Und der andere Jünger lief heraus, schneller als Petrus und kam zuerst zu dem Grab. He stooped and looked in and saw the linen wrapping lying there, but he didn't go in. Und als er sich vornüberbeugte, sieht er die Leinentücher da liegen, doch er ging nicht hinein. Then Simon Peter arrived and went straight in. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgt, der ging direkt hinein. He also noticed the linen wrappings lying there. Und sieht die Leinentücher da liegen. da liegen. I mean, obviously someone must have stolen him or the Romans moved him. Offensichtlich muss jemand ihn gestohlen haben. Vielleicht haben auch die Römer ihn weggenommen. But the clothes that were on Jesus' head were folded and lying apart from the other wrappings. Das Schweißtuch, das seinem Haupt war, lag zwischen den Leinentüchern liegen. Why would a thief wrap the linen? Warum würde es da so zusammengewickelt sein? Was würde da ein Dieb mit zu tun haben? Interesting. Interessant. It's all interesting. Höchst interessant. Then the disciple who reached the tomb first, which was John, went in, and he saw and believed. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst in die Gruft kam, und er sah und glaubte. For until then they had not understood the scripture that said that Jesus had to rise from the dead. Denn bis dahin verstanden sie die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. So they went home. Da gingen die Jünger nun wieder heim. Mary Magdalene was standing outside the tomb crying. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. And as she wept, she stooped in and looked. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft. She saw two white-robed angels. Und sie zwei Engel in weißen Kleidern dastehen. It's getting interesting. Jetzt wird's interessant. One sitting at the head and the other at the foot of the place where the body of Jesus had been lying. Da sitzen einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Dear woman, why are you crying? Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? The angels asked her. Because they've taken away my Lord. Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen. And I don't know where they've put him. Und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. She turned to leave and saw someone standing there. Als sie es gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht jemanden dastehen. It was Jesus. Es war Jesus. But she didn't recognize him. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. I gotta watch this video in heaven. This is gonna be so cool. Ah, ich möchte das als Video sehen im Himmel. Das wird so cool sein. This is gonna get more hits, probably than well, maybe, yeah, than most anything. Das wird mehr Hits haben im Himmel als irgendetwas. Dear woman, Jesus, why are you crying? Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Jesus asked her. Fragte Jesus. Who are you looking for? Wen suchst du? Don't you just love Jesus? He's so cool. Liebst mich Jesus? Er ist so cool. I mean, he planned this whole thing out, right? He's er hat das Ganze so geplant. Hanging around, waiting for her. Er ist ja so und wartet auf sie. The disciples show up, and he's just kind of like out of the way. Die Jünger kommen. Er nimmt sie so aus dem Weg. They come running in like. Sie rennen da. The Lord's just cool on the side there, like. Der Herr steht so da. Then Mary comes in. Dann kommt Maria Magdalena. Circles around and comes from behind. Er kommt von hinten. Woman. Frau. What are you crying for? Warum weinst du? Who are you looking for? Nach wem schaust du? She thought he was the gardener. Sie dachte, es wäre der Gärtner. Sir. Herr. If you've taken him away. Wenn du ihn weggetragen. Tell me where you've put him. So sage mir, wo du ihn hingelegt hast. So I can go get him. Und ich werde ihn wegholen. And Jesus said. Jesus spricht zu ihr. Mary. Maria. She turned to him and cried out. Sie wendet sich um. I mean, she screamed out. Und spricht Rabboni! Rabboni! Which means teacher in Hebrew. Das heißt, mein Lehrer. And she grabbed him. She grabbed him. Und sie umarmte ihn. Don't cling to me. Don't grab me, Jesus said. Und Jesus sagt, rühr mich nicht an. For I haven't ascended to the Father yet. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. But go find my brothers and tell them. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. I'm ascending to my Father. Ich fahre auf zu meinem Vater. And to your Father. Und eurem Vater. To my God. Und zu meinem Gott. And to your God. Und eurem Gott. When I was in Israel. Als ich in Israel war. Last week. Letzte Woche. The thing that impressed me maybe the most of anything. Das, was mich am meisten von allem beeindruckt hat. Was the fact that you have this nation. War diese Tatsache, dass da diese Nationen gibt. Where you have signs to Bethlehem on the highway. So an der Straße, Straßenschilder. Hier geht's nach Bethlehem. You go down the highway, you see a sign to Nazareth. dann von der Autobahnabzweigung nach Nazareth. Sea of Galilee. Am See Genezareth. You see where a sign that says where Jesus preached the Sermon on the Mount. Es gibt ein großes Schild, wo Jesus die Bergpredigt gehalten hat. Artifacts you can buy about the crucifixion, all kinds of souvenirs, alle Arten von Souvenirs, die man kaufen kann über die Kreuzigung. Just saturated with revelation of Jesus Christ. Und es ist einfach voll von Offenbarung, das ganze Land, Offenbarung von Jesus. And yet the country is blind. Und doch ist dieses Land irgendwie blind. Because it's supernatural. Weil es eine übernatürliche Blindheit ist. And it occurred to me how powerful it was when Jesus was crucified. Und da ist mir aufgegangen, wie mächtig das war, als Jesus gekreuzigt wurde. And the scripture says that blindness fell upon the nation. Und die Schrift sagt, dass Verblendung auf die Nation fiel. A supernatural blindness. Eine übernatürliche Blindheit. And the messianic community is so small in Israel. Und diese christlich-messianische Gemeinde ist so klein in Israel. And I thought, und ich dachte, I just kept thinking of the crucifixion. Und ich habe immer nur an die Kreuzigung gedacht. And about a month ago, I had looked up online. Vor etwa einem Monat habe ich mir etwas online angeschaut. The 50 most horrific ways that you can torture someone to death. Die 50 schrecklichsten Art und Weisen, wie man jemanden zu Tode foltern kann. If you're a woman, I wouldn't do that. I've had a little bit of trouble sleeping since I did that. Also wenn du eine Frau vielleicht bist, ich würde mir das nicht im Google irgendwie anschauen. Ich habe danach Schwierigkeiten gehabt zu schlafen. Just a few of them. Nur ein paar davon. Skinning someone alive. Jemanden lebendig zu häuten. Burning someone alive. Oder jemanden lebendig zu verbrennen. You read these and you think, who could make these up? Und du liest das, denkst, wer hat sich sowas ausgedacht? Wie kommt man da drauf? I mean, the rack pulling someone apart was not even in the 50. Jemanden zerreißen, zu rädern. It wasn't even in the 50. Das war nicht mehr unter den 50. You know, when you put someone on a rack and you just pull them apart. Man nimmt sie auf so einem Foltertisch, man zerreißt sie förmlich. Wasn't even in the 50. Nicht mal unter den 50. But the crucifixion was in the top 5. Aber die Kreuzigung war unter den schrecklichsten 5. The most horrific way you could torture someone to death. Der schrecklichsten Art und Weise, wie man jemanden zu Tode foltern kann. And when the high priest and the elders said, "Crucify him." Und als die hohen Priester und die Ältesten ausriefen, kreuzige ihn. I mean, they could have cried out, "Just kill him." Sie hätten einfach rufen können, bring ihn doch um. Imprison him. Oder setz ihn in Gefangenschaft. Banish him from the kingdom. Oder tut ihn einfach verbannen aus dem Königreich. Hang him. Hängt ihn auf. Burn him. Verbrennt ihn. Slay him. Schlachtet ihn ab. But they cried out for the most horrific way that you could kill someone. Aber sie riefen aus nach der schrecklichsten Art und Weise, wie man jemanden zu Tode quälen könnte. And if we were to choose one of the young men today, und wenn wir jetzt einen jungen Mann hier wählen würden, we would crucify him to that cross right now. Und wir würden ihn kreuzigen an diesem Kreuz. Every one of us would be traumatized. Und jeder von uns wäre völlig traumatisiert. There wouldn't be one of us who could stand on his feet. Das würde es nicht einen von uns geben, der das auf den Füßen bestehen könnte. This nail is from Israel. Dieser Nagel kommt aus Israel. Somewhat of the kind that Jesus was crucified with. Das ist so eine ähnliche Art wie der, mit dem Jesus gekreuzigt wurde. Just, you know, just picture it being driven through possibly the side of the foot. Es würde so seitlich einfach durch den Fuß gebohrt werden. Through both at the same time. Durch beide. Einmal quer durch. And then nailed right into the cross. Mittendurch hinein in das Kreuz. How painful that was. Wie schmerzhaft das gewesen sein muss. And yet, this was required because the price for our salvation was so unbelievably high. Und doch war das notwendig, weil der Preis der Rettung einfach so unfassbar hoch ist. And we were purchased with such a price. Und wir sind erkauft worden mit einem solchen Preis. I want you to look at a little video I put together. Before the video, let's look at the pictures. Ich möchte euch ein Video gleich zeigen, aber zunächst einmal ein paar Bilder. When I was in Israel, we stayed at a hotel at the southern tip of the Sea of Galilee. Als wir in Israel waren, benachteten wir in einem Hotel an der südlichen Spitze des See Genezareth. And the hotel is owned by a Jewish man who's not a believer in Jesus. Und das Hotel gehört einem Juden, der nicht an Jesus glaubt. And he's setting up a life-size model of the tabernacle that they had in the wilderness that Israel had. Und er ist dabei, einfach ein lebensgroßes Modell aufzubauen von dem Tabernakel mit dem oder der Stiftshütte, mit dem Israel durch die Wüste zog. It will be the only one in the world. Es wird die einzige sein in der Welt. And it's almost finished. Und sie sind da fast fertig. And when it's finished, they will place these, the Ark of the Covenant, the showbread table, and the menorah. They'll put them inside. Und wenn sie fertig werden, werden sie dann die Bundeslade und den Schaubrottisch und dann auch die Menorah, den Leuchter. The laver on the left is outside the tent. Dieses Waschbassin ist außerhalb des Zeltes, der Hütte. And then next picture. Nächstes this Bild. Is the showbread, table of showbread. Das ist dieser Tisch mit den Schaubroten. That the priests would eat from. Von denen die Priester essen würden. This is the altar of incense. Das ist der Räucheraltar. And this is the Ark of the Covenant. Und das ist die Bundeslade. It represented the throne of God. Und das repräsentiert den Thron Gottes. And the two cherubim that God's presence they hover over God's presence. Und da gibt es die beiden Cherubim, die da über der Gegenwart Gottes schweben. Now the high priest and now the same setup was in the temple. In der gleichen Weise war das auch im Tempel eingerichtet. And the high priest would offer sacrifice. Und der hohe Priester würde da ein Opfer opfern. And once a year he would go into the holiest place where that Ark of the Covenant was. Und einmal im Jahr würde er dann in das Allerheiligste gehen, wo da die Bundeslade stand. And he would take the blood that was sacrificed on the altar outside. Und er würde das Blut nehmen von dem Opfer draußen vom Altar. And he would sprinkle it on the Ark of the Covenant. Und er würde dieses Blut einfach auf den auf die Bundeslade sprengen. In English it's called the mercy seat. Im Englischen nennt sich das der Barmherzigkeitsthron. Once the blood is sprinkled, it becomes not the judgment seat, but the mercy seat. Wenn das Blut drauf gesprengt ist, ist es nicht mehr der Richterstuhl, sondern es ist der Barmherzigkeitsthron. And it says in Exodus 25:22. In 2. Buch Mose 25, 22. After God told Moses to create this. Nachdem Gott einfach Mose angewiesen hat, dies dann auch zu schaffen. He said, "That's where I'll meet you." Sagt er, da werde ich dir begegnen. I will meet you at the mercy seat between the cherubim. Ich werde dich begegnen da auf der oberhalb der Bundeslade zwischen den beiden Cherubim. And that's the place we will fellowship. Und das ist der Ort, wo wir Gemeinschaft haben werden. Can you run the video just for a moment, just to give you a little better? I mixed a virtual tour with some of my pictures, just to give you a better idea. Etwas zusammengestellt, eine virtuelle Tour mit ein paar Bildern, die ich gemacht habe. Because this is a picture of us. Das ist ein Bild von uns. Only the priests were allowed to go in that courtyard. Es war nur den Priestern erlaubt, dort hineinzugehen, in diesen abgrenzten Hof. We are a priestly people now. Wir sind aber ein priesterliches Volk. 1 Peter chapter 2. 1. Petrus Kapitel 2. So we are now, we have access into the household of God. So haben wir jetzt Zugang in den Haushalt Gottes. Into the presence of God. In die Gegenwart Gottes. Into the courts of the Lord. In die Höfe des Herrn. And when we go there, und wenn wir da einziehen, we see that big fire, the sacrifice. Da sehen wir zuallererst dieses große Feuer des Opfers. It represents the cross. Es repräsentiert das Kreuz, der Brandopferaltar. It perfectly spoke, it absolutely spoke of the sacrifice of Jesus. Es spricht einfach absolut von dem Opfer Jesu. It's where they sacrificed the lambs and the goats and the bulls. Da haben sie die Lämmer, die Ziegen und die Stiere geopfert. And it was a foreshadowing of Jesus coming. Und es war ein Vorschatten, ein Typus für Jesus, and der kommt. And it was completely burned. Und es würde vollkommen vom Feuer verzehrt werden. It spoke about the horrificness of the sacrifice that Jesus would endure for us. Und es würde sprechen von der Schrecklichkeit des Opfers, was Jesus für uns ertragen würde. And then there was that like wash, that wash labor, that sink there. Und dann gab es dieses Waschbassin. They'd have to wash before they went in. Die müssen sich waschen, bevor sie da eintreten When they passed through the first curtain, on the right side was the bread that they would eat. Und wenn sie durch diesen ersten Vorhang durchgehen würden, auf der rechten Seite wäre das Schaubrot, was sie da. And on the left was the menorah. Und auf der linken Seite die Menorah. And the curtain was so tight that there was absolutely pitch dark in there, except for the light of the candles. Und dieser Vorhang, der war so dicht, dass es da kein anderes Licht gab, als dieses Licht, was von der Menorah kam und davon ausgestrahlt wurde. A perfect picture of what Jesus said in John 4:24. Ein vollkommenes Bild von dem, was Jesus sagte in Johannes Kapitel 4, Vers 24. True worshippers will worship me in spirit and truth. Die wahren Anbeter werden mich anbeten im Geist und in der Wahrheit. Now as you walked further toward the second part of the tent, und wenn du dann weiterziehen würdest, praktisch in den zweiten Teil dieser Stiftshütte, another curtain. Dann gab es da einen weiteren Vorhang. On the other side of the curtain was the most holy. Und auf der anderen Seite des Vorhangs war das Allerheiligste. It was so holy. Es war so heilig, that when the high priest went in there once a year, dass wenn der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen würde, Jewish tradition says they would tie a rope around him. Dann würde gesagt, die jüdische Tradition sagt, dass sie da ein Band um ihn geben würden. Because if God was not happy with the sacrifice, denn wenn Gott einfach von dem Opfer nicht erfreut war, the priest could fall dead. Dann könnte der Priester praktisch in der Heiligkeit tot umfallen. They'd have to pull him out. Dann würden sie dann praktisch an diesem Seil würden sie dann herausziehen. Because nobody would go in and get him. Weil niemand würde da hineingehen, um ihn da zu holen. He would go in there and sprinkle the throne, sprinkle that with the blood. Und er würde da hineingehen und den Thron praktisch mit dem Blut besprengen. It's a picture of Christ. Ein Bild von Christus. Yeah, his throne. Now watch. Sein Thron. Before you go in, there was an altar of incense. Bevor man da hineingehen würde, durch diesen Vorhang, gab es da einen Räucheraltar. And that altar was burning all the time. Und dieser Räucheraltar, der brannte die ganze Zeit. And the coals from the first altar were brought in to that altar. Und die Kohlen von dem ersten Altar, dem Brandopferaltar, würden dort hingetragen werden. In Hebrews 9, im Hebräer Kapitel 9, it says that this altar actually belonged to the holy place, to the holiest. Steht, dass dieser Räucheraltar praktisch eigentlich zum Allerheiligsten dazugehört. The only reason it was on this side of the curtain was that the priest could take care of it. Der einzige Grund, warum es auf dieser Seite war, dass die Priester sich darum kümmern könnten. If they had incense that would never go out, it would have been put on the other side of the curtain. Hätten sie da Weihrauch, diese Räuchersubstanzen gehabt, die nie ausgegangen wären, dann wäre es auf der anderen Seite des Vorhangs gewesen. So here's the picture. Hier kommt Jesus das Bild. Is hanging on the cross. Jesus hängt am Kreuz. He is carrying the sin of the whole world. Er trägt die Sünde der ganzen Welt. And finally he says, it is finished. Und schließlich ruft er aus, es ist vollbracht. And he cries out, Father, into your hand I commit my spirit. Und er ruft aus, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. And then he died. Dann stirbt er. And the curtain in the temple, which was the same setup as that tabernacle. Und der Vorhang im Tempel, der genauso aufgebaut war wie da in der Stiftshütte. Which was very thick and very big. Und der war einfach sehr, sehr dick und sehr fest gewebt. Was supernaturally torn from top to bottom. Der wurde zerrissen von oben nach unten auf übernatürliche Weise. So that the holy place was now open to everyone. Auf dass das Allerheiligste jetzt offen war für alle. That Jesus had opened the way. Jesus hatte den Weg eröffnet. That we would fellowship with God. Auf dass wir Gemeinschaft haben könnten mit Gott. And that altar represents us. Und dieser Altar, er repräsentiert uns. Unbroken fellowship with God now. Unbroken fellowship. Ungebrochene Gemeinschaft mit Gott. But the coals are coming from the sacrifice of Christ. Aber die Kohlen kommen aus dem Opfer Christi. They are not produced by us. Sie werden nicht von uns produziert. They are the direct result of Christ's sacrifice. Sind das direkte Ergebnis des Opfer Christi. This is the place we fellowship with God. Und das ist der Ort, an dem wir Gemeinschaft haben mit Gott. Now think of it. Denk einmal nach. The glory that they had in the Old Testament. Die Herrlichkeit, die sie da hatten im Alten Testament. The cloud was there during the day. Diese Wolke war da während des Tages. And at night there was fire. Und in der Nacht war da eine Feuersäule. And the presence of God was something they could see. Und die Gegenwart Gottes war etwas, was sie da sehen konnten. And literally witness. Und sie konnten das immer wieder bezeugen. And the presence of God was in their midst. Und die Gegenwart Gottes war in ihrer Mitte. And their whole life was around the presence of God. Und das ganze Leben drehte sich herum um diese Gegenwart Gottes. And the tribes of Israel were camped around that presence in four directions. Und die Stämme Israels, die lagerten sich um diese Gegenwart Gottes herum in vier verschiedene Richtungen. Which means if you went over with an airplane and looked down, das heißt, wenn man von oben da herabschauen würde, wie mit einem Flugzeug, you would see the shape of a cross. Dann hätte man genau das Bild eines Kreuzes gesehen. The way the tribes were camped. Die Art und Weise, wie sich da die Stämme lagerten. Unbelievable, powerful symbols here. Das sind einfach unglaublich mächtige Symbole dahinter. And here's the point. Hier kommt der Punkt. I will meet you at the mercy seat. Begegne euch beim Barmherzigkeitsthron. The mercy of God. Die Barmherzigkeit Gottes. Is not plan B. Ist nicht der Plan B. It is plan A. Die Barmherzigkeit Gottes ist der Plan A. If we can grasp that. Wenn wir das begreifen können, it says in 2 Corinthians 3, es heißt im 2. Korinther Kapitel 3, that if the glory of God was so powerful under Moses, wenn die Herrlichkeit Gottes so mächtig war unter Mose, and the presence of God was so powerful under Moses, und die Gegenwart Gottes so mächtig war bereits unter Mose, how much more should it be in the church? Wie viel mächtiger soll das dann sein in seiner Gemeinde? And yet, und doch, you ask yourself, fragst du dich, why not? Warum nicht? The presence of God, die Gegenwart Gottes, is the very thing that we fellowship around. Ist doch genau das, worum wir unsere Gemeinschaft hier haben. And let me suggest something today, lass mich deinen Vorschlag machen, that will release the presence of God in our midst to a greater degree. Die Gegenwart Gottes einfach in noch viel größerer Weise in unserer Mitte einfach freisetzen wird. Now just before I continue. Bevor ich jetzt weiterfahre. Three people in the last 6 weeks or so. Es gab drei Leute in den letzten 6 Wochen. Who don't know each other. Die einander nicht kennen. Who said that they saw angels on Friday night. Die gesagt haben, dass sie Engel am Freitagabend gesehen twice hätten. Twice in the worship, two separate praise, you know, the worship nights. Bei den Anbetungsabenden, bei der Worship Night. Maybe in the last couple months. And Karfreitag, which was last Friday. Und auch einmal am Karfreitag. One teenager said she saw two angels on the stage. Eine Jugendliche kam und sagte, ich habe da zwei Engel gesehen auf der Bühne. And I talked to her and I said, und ich habe mit ihr gesprochen und ich fragte sie, tell me about this, what did you see? Bitte erklär mir das ein bisschen genauer, was hast du da gesehen? Could you see their faces? Konntest du die Gesichter sehen? She said, no. Nein. She said, when you're standing there praying for the church, als du da standest und als du für die Gemeinde gebetet hast, she said, one appeared to the left, one appeared to the right. Einer erschien auf der rechten, einer auf der linken. And then this other kid came to me and said to me, dann kam ein anderer Jugendlicher zu mir, he interrupted and said, hat er unterbrochen und sagte, excuse me, but can you tell me those words you said in Hebrew while you were praying? Kannst du mir noch mal sagen, was du da für Worte gesagt hast im Hebräischen, als du gebetet hast? Baruch haba b'shem Adonai. Baruch haba b'shem Hashem ba'Adonai. He said, yeah. Yeah. And then the girl said, those were the words that you were saying when the two angels appeared. Und das Mädchen sagt nur, das waren genau die Worte, die du gesagt hast, als diese Engel erschienen sind. Now, I just say that to say this. Ich sage das, um Folgendes zu sagen. Is that a strange kind of Christianity? Ist das eine seltsame Art und Weise des Christentums? Where people would see angels in the midst? Is that like foreign? Wo Menschen Engel in unserer Mitte sehen, wäre das etwas Seltsames? If you saw an angel tonight somewhere in the corner, wenn du einen Engel sehen würdest, irgendwo heute Abend, would that be einfach like, in einer Ecke, whoa! Das einfach, oh. Or would it become something kind of natural, normal in our oder midst? Würde es in einer Weise etwas Natürliches sein people können? Getting healed and God touching people in the presence of God moving? Menschen, die geheilt werden und Gott, der Menschen berührt, einfach like, in unserer Mitte. Like unbelievably. Einfach unfassbar. So that when we meet, sodass wenn wir uns zusammentreffen, we are meeting around the presence of God. Dass wir da zusammentreffen um die Gegenwart Gottes herum. Because his throne is open to us. Weil sein der Zugang zu seinem Thron für uns offen ist. Hebrews chapter 4 verse 16. Hebräer Kapitel 4 Vers 16. Come, let us come boldly to the throne of grace. Lasst uns mit Freimut vor den Thron der Gnade kommen. That we might receive mercy. Auf dass wir Barmherzigkeit empfangen. And find grace. Und Gnade finden. In time of need. Zur rechtzeitigen Hilfe, Zeiten der Not. Okay, here's the point tonight. Hier kommt der Punkt heute Abend. It says in Hebrews chapter 9. In Hebräer Kapitel 9. Verse 14. Vers 14. That when Jesus died. Dass als Jesus starb. Such a powerful verse. Und so ein mächtiger Vers. When he died, he purged us. Als er starb, of dead works. Hat er uns gereinigt von toten Werken. That his blood purged us of dead works. Sein Blut hat uns gereinigt von toten Werken. The thing that hinders the presence of God from being released in our midst. Das was die Gegenwart Gottes daran hindert, in unserer Mitte freigesetzt zu werden, is that we are not coming to a throne of mercy. Ist, dass wir nicht zu einem Thron der Gnade, der Barmherzigkeit kommen. We only come to the throne of mercy. Wir kommen nun nur zum Thron der Barmherzigkeit. As Plan B. Als Plan B. But it's Plan A. Aber es ist Plan A. That's where I'll meet you. Da treffe ich euch ja. And because we don't recognize this and focus on this and ask God to reveal this to us. Da wir das nicht erkennen und uns darauf nicht konzentrieren und nicht Gott bitten, dass er uns das offenbart. We only ask God for mercy when we do something bad. Wir machen das ja nur so, dass wir Gott um Barmherzigkeit bitten, wenn wir irgendwas Schlechtes getan haben. How many times have I said to God in my journal? Wie oft habe ich zu Gott gesagt in meinem Journal, im Tagebuch? I haven't done anything wrong. Heute war irgendwie nichts verkehrt. But I feel detached from you. Aber irgendwie fühle ich mich so ein bisschen von dir entfernt. Actually, I feel like really good, but I feel detached. Irgendwie fühle ich mich gut und doch irgendwie von dir so losgelöst. And I would scratch my head and wonder why. Und ich kratze mir am Kopf und denke, warum das? And here's the answer. Hier kommt die Antwort. My righteousness separates me from God just as much as my unrighteousness. Meine eigene Gerechtigkeit trennt mich von Gott, genauso wie meine Ungerechtigkeit. Did you get that? Hab das mitbekommen? My own righteousness separates me from God as much as my unrighteousness. Meine eigene Gerechtigkeit trennt mich von Gott, genauso wie meine Ungerechtigkeit. Did you get that? Hab das mitbekommen? For Isaiah chapter 64, verse 6. Jesaja Kapitel 64, Vers 6. That my best day. An meinem besten Tag. In the natural, in meinem natürlichen Wesen, in terms of being of the reason why I can approach God, wenn es darum geht, dass ich in mir selbst den Grund suche, warum ich mich vor Gott nahen kann. The Bible says is our filthy garments. Meine eigene Gerechtigkeit ist wie einfach ein dreckiger Fetzen. The younger son in the story of the two sons. Der jüngere Sohn in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Was obviously lost. Den beiden Söhnen. Er war offensichtlich verloren. Because he had done bad. Weil er Schlechtes gemacht hatte. But the older son was unobviously lost. Aber der ältere Sohn war unoffensichtlicherweise verloren. And he was not lost despite his righteousness. Und er war nicht verloren trotz seiner Gerechtigkeit. He was lost because of it. Er war verloren wegen seiner Gerechtigkeit. Hebrews 9:14 says that Jesus purged us from religious works. Hebräer 9, Vers 14, da sagt es, dass Jesus uns gereinigt hat von religiösen Werken. If we only focus on the one side, wenn wir uns dann nur konzentrieren auf die eine Seite, God, I've done wrong, I've thought wrong, I've acted wrong. Gott, ich habe verkehrte Dinge gemacht, ich habe so schlechte Gedanken gehabt und ich habe noch falsch gehandelt. Didn't pray very much, I'm lazy, whatever. Ich habe nicht viel gebetet und ich war so faul. Forgive me. Bitte, vergib mir. But what about the reason why we did good? Aber wie wäre es mit dem Grund, warum wir etwas Gutes machen? The reason why we did good. Der Grund, warum wir etwas Gutes gemacht haben. Is very subtle. Das ist sehr, sehr unterschwellig. And unless we are purged from that, und wenn wir dann nicht von gereinigt werden, if the reason we did good is not Christ, und wenn der Grund, warum wir Gutes getan haben, nicht Christus ist, not flowing from his grace, und nicht von seiner Gnade her fließt, that will grieve his presence, dann betrübt das seine Gegenwart as much as blatant sin. Genauso sehr wie einfach die offensichtliche Sünde. So we need to pray. Also müssen wir beten. God, Gott, purge me Reinige mich from my own righteousness. Von meiner eigenen Gerechtigkeit. If we grasp it, wenn wir das begreifen, in Luke chapter 6, in Lukas Kapitel 6, it says, be like your Father in heaven. Seid wie euer Vater im Himmel. What's our Father like? Wie ist unser Vater denn? It says he's merciful. Er ist barmherzig. And he's good to unthankful evil people. Und er ist dankbar gegenüber er ist gut gegenüber undankbaren Leuten. Be the same. Seid genauso. Wow, okay. Okay. So let's receive mercy. Also empfangen wir jetzt Barmherzigkeit. But then what if I get angry at someone who doesn't understand mercy? Was ist, wenn ich dann ärgerlich werde und zornig über jemanden, der Barmherzigkeit nicht versteht? And there I go again. Und da geht's schon wieder los. Right? I can judge someone who doesn't understand mercy. Ich kann vielleicht jemanden richten, der Barmherzigkeit nicht versteht. Don't you get it? He's merciful. Begreifst du das nicht? Der ist barmherzig. Are you stupid? Bist du blöd? God says, what are you doing again? Gott, was machst du? It's all your own righteousness. Deine eigene Gerechtigkeit. Look at you. Schau. That needs to be purged. Das muss gereinigt werden. And this is the resurrection life of Christ. Und das ist dieses Auferstehungsleben Christi. That is released. Das der freigesetzt wird. From the throne of grace. Von dem Thron der Gnade. But it's a throne of mercy. Aber es ist ein Thron der Gnade, der Barmherzigkeit. We receive mercy. Wir empfangen Barmherzigkeit. Not just for our unrighteousness. Nicht nur für unsere Ungerechtigkeit. But for our righteousness. Und auch für unsere eigene Gerechtigkeit. And when our prayer becomes God cleanse me, purge me. Und wenn unser Gebet zu dem wird, Gott, reinige mich, mach mich rein. Cleanse my motive. Reinige meine Motive. Why do I do the good I do? Warum tue ich das Gute, was ich meine, da zu tun? Cleanse me, purge me. Bitte, reinige mich, mach es sauber. And the resurrection life of Christ. Und das Auferstehungsleben Christi. Will so saturate our personal life. Wird unser persönliches Leben dann so füllen und sättigen. I've seen many Christians who were once spirit filled. Ich habe so viele Christen gesehen, die einmal geisterfüllt waren. Who were a great example to me. Die ein großartiges Beispiel für mich waren. Walk away from Jesus. Und sie sind weggelaufen von Jesus. And you scratch your head and ask why. Und du kratzt dich am Kopf und denkst, warum das? But it's easy to understand. Aber es ist ganz einfach zu verstehen. Because the Christian life is not difficult. Das christliche Leben ist nicht schwer. It's impossible. Es ist unmöglich. It's impossible. Es ist unmöglich. Without the life of Christ flowing in me, it's impossible. Und das Leben Christus, was in mir strömt, ist es unmöglich. The requirements are so much higher than under Moses. Die Forderungen sind so viel höher als unter Mose. Love your enemies. Liebt eure Feinde. I mean, under Moses you could kill them. Unter Moses konntest du einfach umbringen. But under Jesus you got to love them. Aber unter Jesus musst du sie lieben. How do you do this? Wie macht man das? Husbands, love your wives just like Jesus loved the church and gave himself on a cross for it. Ihr Männer, liebt eure Frauen genauso wie Jesus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst dafür ans Kreuz hingegeben hat. How do you do that? Wie denn das? How do I love Mary like Jesus loved me on the cross? Wie kann ich Mary lieben, wie Jesus mich am Kreuz geliebt hat? This is how I have to love her? So muss ich sie lieben? It's impossible. Unmöglich. I can't do this. Das kann ich nicht. It's impossible. Das geht nicht. It is impossible. Es ist unmöglich. Without the resurrection life of Christ. Ohne das Auferstehungsleben Christi. It's impossible. Es ist unmöglich. And unless I recognize that my own righteousness grieves the Holy Spirit as much as my unrighteousness. Und es sei denn, dass ich begreife, dass meine eigene Gerechtigkeit den Heiligen Geist genauso betrübt wie meine Ungerechtigkeit. The glory that comes from God. Wird es sein, dass die Herrlichkeit, die von Gott kommt, will not shine on me. Dass sie dann nicht über mir scheint. Even though I would consider myself a very good person. Obwohl ich mich selbst vielleicht als eine sehr gute Person ansehe. Just to close. Um abzuschließen. If you feel detached, wenn ich irgendwie das ein bisschen entfernt, so losgelöst fühlst. Maybe you need to pray tonight. Vielleicht musst du heute Abend beten. Father, cleanse me from my own righteousness. Vater, reinige mich von meiner eigenen Gerechtigkeit. My own righteousness always leads to judging people. Meine eigene Gerechtigkeit führt immer dazu, dass ich andere Leute richte. And if you're here tonight and you've never received Jesus, wenn du heute Abend hier bist und du hast Jesus noch nie empfangen, he's alive. Er lebt. And look, Jesus liebt Wien. Und schau mal, Jesus liebt Wien. He loves you. Er liebt dich. He loves you. He's risen from the dead. Er liebt dich. Er ist von dem Toten auferstanden. And he said, where two or three are gathered in his name, he is in the midst. Und er sagt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, dann ist er in unserer Mitte. I'd like to pray for you. Ich möchte für euch beten. Would you like to pray with me? Würdet ihr mitbeten? To receive Jesus tonight? Um Jesus zu empfangen heute Abend. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for sending Jesus. Danke, dass du Jesus gesandt hast. To die this death on the cross. Auf dass er diesen Tod am Kreuz stirbt. Which makes me so sad to think about. Und mich so traurig macht, wenn ich daran denke. And it makes me even sadder. Was macht mich noch viel trauriger? How oftentimes it doesn't affect my life. Wie oft es einfach nicht wirklich eine Wirkung hat in meinem Leben. I just pray tonight. Ich bete heute Abend. Maybe there's somebody here. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. Who has never received this gift of eternal life from God. Und das noch nie dieses Geschenk des ewigen Lebens von Gott empfangen. Through Jesus. Durch Jesus. You've never experienced the Holy Spirit. Noch nie den Heiligen Geist einfach erlebt. You've never received his peace. Noch nie seinen Frieden erlebt. Pray with me. Betet mit mir. Simple prayer. Ein einfaches Gebet. Ready? Bist du bereit? God in heaven. Gott im Himmel. Speak these words out. God in heaven. Sprich es für dich aus. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Of all the things I've done wrong. Von all den Dingen, die ich da falsch gemacht habe. And cleanse me of the reason why I've done things right. Und reinige mich auch von dem Grund, dem Motiv, warum ich Dinge richtig gemacht habe. Fill me with your spirit. Fülle mich mit deinem Geist. Through Jesus, your son. Und durch Jesus, deinen Sohn. Can you say these words? Kannst du das sagen, diese Worte? God, forgive me. Gott, vergib mir. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. And for the church. Und für die Gemeinde. Holy Spirit, Heiliger Geist, fall upon us tonight. Fall auf uns heute Abend. And heal our hearts. Und heile unsere Herzen. Our minds. Unseren Verstand. Our emotions. Unsere Emotionen. And our bodies. Unseren Körper. Fall upon your people. Fall auf dein Volk. And speak to us. Und sprich zu uns. In areas we've never listened to before. In Bereichen, wo wir noch nie richtig zugehört haben. We want to see you. Wir wollen dich sehen. As never before. So wie nie zuvor. We want to feel you. Wir wollen dich spüren. As never before. So wie nie zuvor. We want to serve you. Wir wollen dir dienen. As never before. Wie nie zuvor. And to love you. Und dich lieben. And people. Und Menschen lieben. As never before. So wie nie zuvor. Open our eyes. Öffne unsere Augen. To understand. Damit wir verstehen. Jesus, what you endured for us. Jesus, was du für uns ertragen hast. Open our eyes, öffne unsere Augen, to see a mercy seat, dass wir diesen Barmherzigkeitsthron sehen, a throne of mercy, den Thron der Barmherzigkeit, that we can approach any moment of the day, an dem wir uns nahen können, jeden Moment des Tages. Just pray this prayer. Bete einfach dieses Gebet. God, Gott, open my eyes. Öffne meine Augen. Would you pray that? God. Gott. Open my eyes. Öffne meine Augen. In Jesus' name. In Jesu Namen. God, open my eyes. Gott, öffne meine Augen. Open the eyes of my understanding. Öffne die Augen meines Verständnisses. That I might understand. Auf dass ich verstehe. Cleanse me. Reinige mich. Of my righteousness. Von meiner eigenen Gerechtigkeit. And my unrighteousness. Von meiner Ungerechtigkeit. I want to see Jesus. Ich möchte Jesus sehen. I want to feel the glory. Ich möchte die Herrlichkeit spüren. The glory of your grace. Die Herrlichkeit deiner Gnade. In my life. In meinem Leben. Heal my heart. Heile mein Herz. Bitterness. Bitterkeit. Self-righteousness. Selbstgerechtigkeit. Heal my mind. Mein Verstand. Of confusion. Von Verwirrung. Heal my emotions. Meine Emotionen. Of bitterness. Von Bitterkeit. Or anger. Von Zorn. Despair. Verzweiflung. And heal my body. Und heile meinen Körper. Of sickness. Von Krankheit. Of any kind. Jede Form von Krankheit. And we pray this in Jesus' name. Wir beten darum in Jesu Namen. In the name of Yeshua. Im Namen Jesu. Im Namen Yeshua. HaMashiach. HaMashiach. Jesus the Messiah. Jesus der Messias. We speak out healing. Wir sprechen Heilung aus. Into this room in the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu Christi. The name of Yeshua. Im Namen Yeshuas. Holy Spirit, move in this room. Heiliger Geist, bewege dich in diesem Raum. Touch the depths of our heart. Berühre die Tiefen unseres Herzens. Touch the mind. Unseren Verstand. The emotion. Die Emotionen. And touch the physical body. Und auch unseren Körper. Bear witness, Holy Spirit. Bezeuge einfach uns. To all I've said about Jesus. All das, was über Jesus gesagt wurde. All your word says about Jesus. All das, was dein Wort über Jesus sagt. All we know about Jesus. Alles, was wir über Jesus wissen können. Holy Spirit. Heiliger Geist. Thank you. Danke dir. Thank you. Danke dir. That you move in our midst because of your mercy. Dass du dich in unserer Mitte bewegst wegen deiner Barmherzigkeit. We thank you. Wir danken dir. Praise you. Und wir preisen dich. Just lift your hand to the Lord. Gib einfach deine Hand zum Herrn. Let's just very quietly stand. So still aufstehen. Just keep your eyes closed. Halt einfach eure Augen geschlossen. Let's just hum to the Lord. Just lift your hands to the Lord and keep your palms facing up and receive a blessing from the Lord. Hebt eure Hände zum Herrn, die Handflächen nach oben, empfangt einfach einen Segen vom Herrn. Mm-hmm. Yeah. Father, thank you. Thank you for your presence. Vater, danke für deine Gegenwart. Like prayer. Wenn ihr Gebet möchtet. The prayer team is waiting on the side over there. Das Gebetsteam wartet drüben auf eurer rechten Seite. And they love to pray. Und sie lieben es, für euch zu beten. Just quietly go over and they'll pray for you. Geh einfach ganz still hinüber und sie werden für dich beten. That God is in heaven. Gott ist im Himmel. And he's looking down. Und schaut herab. And he sees you totally perfect and lovely. Und sieht euch vollkommen perfekt und vollkommen lieblich. And he says, you are my beloved son. You are my beloved daughter. Seid mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. And I am delighted in you. Und ich bin so hoch erfreut über euch. That should put a smile on your face. Und das sollte einfach ein Lächeln auf eure Lippen bringen. Because that's really what God thinks about you. Denn das ist wahr. Das ist wirklich das, was Gott von euch denkt. And I want us so to grasp the message. Und ich möchte einfach, dass wir so sehr diese Botschaft einfach ergreifen. We have full access into the Holy of Holies. Wir haben vollen freien Zugang in das Allerheiligste. Because of what Jesus did. Wegen dem, was Jesus tat. And when the Father sees us, und wenn der Vater uns sieht, he sees Jesus. Sieht er Jesus. And he sees no sin, no guilt, no fault, no blemish. Er sieht keine Sünde, keine Schuld, keinen Fehler, keinen Makel. He sees you perfect. Er sieht dich vollkommen. Let that sink in. Lass das einsinken. Let that become so part of your identity. Lass es einfach so Teil deiner Identität sein. You will sin less. Du wirst weniger sündigen. It's just automatic. Ist ganz automatisch aus dieser Identität heraus. Okay, that's all I want to say. And now, what are das we doing? Das wollte ich sagen. Welcome. Ah, great praise report. Wir haben da Lobpreis zu bringen. You know, we've been praying for Mike's niece in America, the 14-year-old with the tumor on her brain. Wir haben gebetet für die Nichte von Mike und Beate, oder Mike besser genommen, der Tumor in ihrem Gehirn. The doctor said it was cancerous. Die Ärzte sagten zunächst, dass es Krebs wäre. And now they said it's not. Und nun sagen sie, es ist nicht so. So it's benign. Es ist nicht bösartig. But let's pray that it totally disappears. Aber lass uns beten, dass es einfach vollkommen verschwindet. Okay, let's pray now. Lass uns beten. Jesus, you conquered death, you conquered sickness, you conquered alienation when you rose from the dead. Jesus, du hast den Tod, du hast die Krankheit, du hast die Entfremdung einfach überwunden, als vom Toten auferstanden bist. And we thank you and praise you that this tumor is not cancerous, that Olivia has. Und wir danken dafür, dass der Tumor von der Olivia nicht krebsartig ist. But Jesus, we want to ask further and we ask that you would totally dissolve in Jesus' name the tumor on her brain. Aber Jesus, wir wollen weiter bitten, und zwar, dass du diesen am Tumor vollständig auflöst in ihrem am Gehirn. And we're standing on your word. Und wir stehen auf deinem Wort. Mark 11. Markus 11. Where you said. Wo du sagst. If you have faith. Wenn du Glauben hast. And don't doubt. Und nicht zweifelst. You can say to this mountain. Dann kannst du diesen Berg sagen. Be removed and cast into the midst of the sea. Entferne dich und werf dich hinweg in die See. And we say this to this tumor. Und wir sagen das zu diesem Tumor. be removed and cast into the midst of the sea. Entferne dich und hebe dich hinweg inmitten die See. And we speak healing upon Olivia. Wir sprechen Heilung über Olivia aus. We speak healing over Marco. Wir sprechen Heilung aus über Marco. And Stefan. Und Stefan. Jesus, that this sickness you paid for and you died for and you won victory over would have no place in your children's bodies. Dass diese Krankheit, für die du gestorben bist, für die du dich hingegeben hast, einfach keine Herrschaft haben kann über ihren Körper. Bring healing to their bodies for Wendy Soprano. Bring einfach Heilung in ihren Körper hinein, auch für die Wendy Soprano. For Brenda, Jesus. Für die Brenda. We thank you for the good report for Brenda. Wir danken dir für diesen guten Bericht, Arztbericht. And Jesus, we believe you. We take you at your word. Und Jesus, wir glauben dir und wir nehmen dich beim Wort. You are the healer. You are awesome in power. Du bist der Heiland und du bist mächtig in deiner Kraft. And you love. Und du liebst. And you made the way free. Und du hast den Weg frei gemacht. And we thank you for that. Und wir danken dir dafür. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.